Glaub nicht an das Böse, hör nicht aufs Getöse. Vertrau den Menschen, seh im Stillen laut die Größe. Die andauernden Stöße bringen sie ins Stolpern. Sie zeigen keine Blöße, auch wenn das gewollt war. Existieren ist wie Folter, bist du von Haien umgeben. Und viel zu viele verwechseln Leiden und Leben. Scheitern kommt ungelegen, verlieren ist tabu. Sie verzweifeln am Streben und erfrieren dazu. Bitte verlier nicht den Mut, weiter aufzustehen. Ich zieh vor dir den Hut, hörst du nicht aufzugehen. Ich verschnauf zum Reden und lass mein Herz entscheiden. Willst du laufen oder lieben, weiter hetzen oder bleiben? Gehör eher zu den Feigen, doch kam zu dem Schluss. Auf sich zu hören ist keine Wahl, sondern ein Muss. So viel Elend und Verdruss und viel zu viel Blut. Doch auch Liebe und Mut, alles wird gut. Den Kopf wieder hoch und blick zu den Sternen. Sieh die Größe der Welt, anstatt dich zu entfernen. Um diesen Blick zu erlernen, brauchst du nur deinen Mut. Diese Droge kostet nichts, also nimm einen Zug. Ich seh nach oben in die unendliche Weite. Seh nach unten auf die unmenschliche Weise. So zu leben, für falsche Ziele alles zu geben. Es wird schizophren, hier von Vernunft zu reden. Dabei die Kluft zu pflegen zwischen Arm und Reich. Man lässt uns die Wahl zwischen warm und heiß oder zart und weich. Bin der verdammte Beweis für einen, der viel mitläuft in diesem kranken Scheiß. Dagegen sein ist teuer, darum folgen wir der Herde. Auf das der Vorderste uns zum Gewünschten führen werde. Wie gemütliche Pferde trotten wir hinterher. Wenige laufen aus der Reihe, es werden immer mehr. Es fällt wirklich schwer, sich da herauszuwinden. Um im blinden Meer die Sicht vorauszufinden. Um nicht im Aus zu verschwinden oder abzutauchen. Richte einen Blick nach oben, ohne das alles zu brauchen. Den Kopf wieder hoch und blick zu den Sternen. Sieh die Größe der Welt, anstatt dich zu entfernen. Um diesen Blick zu erlernen, brauchst du nur deinen Mut. Diese Droge kostet nichts, also nimm einen Zug. Nimm den Kopf wieder hoch und blick zu den Sternen. Sieh die Größe der Welt, anstatt dich zu entfernen. Um diesen Blick zu erlernen, brauchst du nur deinen Mut. Diese Droge kostet nichts, also nimm einen Zug.